Thank you. live. Wir sind unter euch. Sunshine Live, live von der Nature One 2005. Das war in der letzten Dreiviertelstunde für euch live Hardfloor, die wir vorhin schon im Interview gehabt haben. Jetzt gibt's wieder den Wechsel an den Decks und das ist ein Augenblick, auf den wir lange gewartet haben. Jetzt legt er also auf. Gibt's ein Debüt auf der Nature One? Das hier, Ladies and Gentlemen, ist die Nummer 3 der World Top DJs. Das ist kein geringerer als Armin van Buuren. Die nächsten anderthalb Stunden an den Decks für euch. We'll be right back. We'll be right back.